Abschnitt 13 aus Die Pickwickia, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 13. Kapitel enthält einen bedeutungsvollen Vorfall, der sowohl in Herrn Pickwicks Leben als in dessen Geschichte Epoche macht. Herrn Pickwicks Zimmer in der Goswellstraße, obschon von beschränktem Raume, gewährte doch eine sehr nette, bequeme und für einen Mann von seinem Genie und Beobachtungsgeiste ganz besonders geeignete Wohnung. Sein Arbeitszimmer befand sich in dem ersten Stocke, sein Schlafzimmer in dem zweiten und beide lagen vorn heraus, so dass Herr Pickwick sowohl von seinem Schreibtisch im Wohnzimmer als von seinem Ankleidespiegel im Schlafgemach aus guter Gelegenheit hatte, die menschliche Natur in allen ihren unzähligen Phasen an einem Platze zu beobachten, der ihm fortwährend ein buntes Volksleben unter die Augen führte. Seine Hauswirtin, Frau Bardell, die trostlose Hinterbliebene eines Zolleinnehmers, war eine wohlanständige Frau von lebhaftem Temperament und angenehmem Äußeren und dabei mit einem natürlichen Kochgenie begabt, welches sie durch Studium und langjährige Praxis bis zu einer außerordentlichen Höhe ausgebildet hatte. In ihrem Hause gab es weder Kinder noch Dienstboten noch Federvieh. Seine einzigen Insassen waren außer Herrn Pickwick ein großer Mann und ein kleiner Knabe, der erstere ein Mietsmann, der zweite ein Sprössling der Frau Bardell. Der große Mann war immer abends punkt 10 Uhr zu Hause, zu welcher Stunde er sich regelmäßig in die Grenzen einer zwerghaften französischen Bettstelle in dem hinteren Zimmer zusammenpresste und die kindischen Spiele und gymnastischen Übungen des jungen Herrn Bardells waren ausschließlich auf die Plätze vor den Türen der Nachbarn und die Gossen vor dem Hause beschränkt. Reinlichkeit und Stille herrschten in dem Hause, in welchem Herr Pickwicks Wille als Gesetz galt. Jedermann, der den geschilderten häuslichen Zustand und die bewunderungswürdige Selbstbeherrschung Herrn Pickwicks gekannt hätte, würde sein Benehmen an dem Morgen vor dem zur Reise nach Eatanswill bestimmten Tage höchst mysteriös und unergründbar gefunden haben. Er ging mit raschen Schritten in seinem Zimmer hin und her, schaute alle 3 Minuten einmal unruhig zum Fenster hinaus, sah fortwährend nach der Uhr und ließ noch viele andere bei ihm selten vorkommende Zeichen von Ungeduld wahrnehmen. Offenbar lag ihm etwas sehr Wichtiges im Sinne, doch was dieses etwas sein möchte, vermochte selbst Frau Bardell nicht zu ergründen. Frau Bardell, hob Herr Pickwick endlich an, als dieses liebenswürdige Frauenzimmer endlich mit ihrem langen Staubabwischen fast zustande gekommen war. »Sir«, sagte Frau Bardell, »Ihr kleiner Knabe bleibt sehr lange aus. Ei, es ist aber auch ein ziemlich weiter Weg nach dem Borough, Sir«, entgegnete Frau Bardell. »Da haben Sie freilich recht«, versetzte Herr Pickwick, worauf er abermals in Stillschweigen versank und Frau Bardell mit dem Staubabwischen fortfuhr. »Frau Bardell«, begann Herr Pickwick nach einigen Minuten von neuem, »Sir«, sagte Frau Bardell wie zuvor, »glauben Sie wohl, dass es bedeutend mehr Aufwand erfordert, 2 Personen zu unterhalten als eine einzige?«, fragte Herr Pickwick. »Mein Gott, Herr Pickwick«, rief Frau Bardell aus, bis an den Rand ihrer Haube errötend, weil sie in den Augen ihres Mietsmannes ein heiratslustiges Blinzeln zu bemerken glaubte. »Mein Gott, Herr Pickwick, was ist das für eine Frage?« »Glauben Sie es wirklich?«, fragte Herr Pickwick weiter. »Ei, Herr Pickwick«, erwiderte Frau Bardell mit ihrem Staubbesen seine auf dem Tische ruhenden Ellenbogen fast berührend, »das kommt ganz darauf an, ob es eine haushälterische und verständige Person ist, Sir.« »Da haben Sie recht«, versetzte Herr Pickwick, »doch ich denke, dass die Person, die ich im Auge habe«, bei diesen Worten fixierte er Frau Bardell sehr scharf, »jene Eigenschaften und noch überdies eine beträchtliche Weltkenntnis und viele Klugheit besitzt, Frau Bardell, was mir wesentliche Vorteile bringen dürfte.« »Ach du mein Himmel, Herr Pickwick«, rief Frau Bardell aus und errötete abermals bis an den Rand ihrer Haube. »Ich bin wirklich davon überzeugt«, sagte Herr Pickwick lebhafter werdend, wie es gewöhnlich bei ihm der Fall war, wenn er von einem ihn interessierenden Gegenstande sprach, »ich bin wirklich davon überzeugt, und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Frau Bardell, ich habe bereits meinen festen Entschluss gefasst.« »Ach du meine Güte, Sir«, rief Frau Bardell. »Sie werden es allerdings auffallend finden«, fuhr der liebenswürdige Herr Pickwick fort, indem er dabei seine Hausgenossin mit freundlichem Lächeln anblickte, »dass ich Sie über diese Angelegenheit gar nicht zu Rate gezogen und nicht eher etwas davon erwähnt habe als in dieser Stunde, wo ich Ihren kleinen Knaben ausgeschickt. Hehe, was sagen Sie?« Frau Bardell konnte nur durch einen Blick antworten. Sie hatte Herrn Pickwick längst im Stillen verehrt, und jetzt sah sie sich mit einem Male auf dem Gipfel eines Glücks gehoben, das sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorgestellt hatte. Herr Pickwick stand im Begriff, ihr einen Antrag zu machen. Ein überlegter Plan, ja, nur deshalb hatte er ihren Knaben ausgeschickt. Wie herrlich war das ausgedacht und wie klug ausgeführt. »Nun«, fragte Herr Pickwick, »was meinen Sie?« »Ach, Herr Pickwick«, erwiderte Frau Bardell vor innerer Bewegung zitternd, »Sie sind gar zu gütig, Sir. Meinen Sie nicht, dass ich Ihnen ein gutes Teil Mühe dadurch ersparen würde?« fragte Herr Pickwick weiter. »Oh, aus der Mühe mache ich mir gar nichts, Sir«, erwiderte Frau Bardell, »und ich will mich gern, um nur Sie zufrieden zu sehen, einer noch größeren als je unterziehen.« »Ach, es ist unaussprechlich viel Güte von Ihnen, Herr Pickwick, dass Sie auf meine verlassene Lage so viel Rücksicht nehmen.« »Ich versichere Sie«, versetzte Herr Pickwick, »daran habe ich noch nicht einmal gedacht. Doch Sie werden, wenn ich in der Stadt bin, immer jemand haben, der bei Ihnen bleibt.« »O Gott, ich werde eine sehr glückliche Frau sein«, sagte Frau Bardell. »Und Ihr kleiner Knabe«, sagte Herr Pickwick. »Der Himmel segne ihn«, unterbrach ihn Frau Bardell mit einem mütterlichen Seufzer. »Auch er wird einen Gefährten haben, und zwar einen recht aufgeweckten, der ihn, ich will darauf wetten, in einer Woche mehr Schelmenstreiche lehren wird, als er sonst wohl in einem Jahr lernen würde.« Herr Pickwick begleitete diese Worte mit einem gutmütigen Lächeln. »Oh, Sie teurer!« Herr Pickwick stutzte. »Oh, Sie teurer, guter, herrlicher Mann«, rief Frau Bardell aus, sprang von ihrem Stuhle auf und schlang ohne weitere Umstände unter einem Katarakt von Tränen und einem Chorus von Seufzern ihre Arme um Herrn Pickwicks Nacken. »Gerechter Gott«, schrie Herr Pickwick ganz außer sich, »Frau Bardell, gute Frau, du, meine Güte, welche Situation! Ich bitte, bedenken Sie doch, Frau Bardell, ich beschwöre Sie um alles in der Welt, wenn jemand käme.« »Oh, mal kommen, wer will«, rief Frau Bardell in ihrer Liebesekstase ihn noch fester umschlingend, »ich lasse nicht von Ihnen, oh, Sie lieber, Sie teurer Mann.« »Barmherziger Gott«, ächzte Herr Pickwick, indem er aus allen Kräften rang, sich von ihr loszumachen, »ich höre jemand auf der Treppe kommen. Oh, ich bitte Sie um des Himmels Willen, liebe Frau, seien Sie doch nur vernünftig.« Aber alle Bitten und Vorstellungen blieben fruchtlos, denn Frau Bardell war in Pickwicks Armen in Ohnmacht gefallen, und ehe er Zeit gewinnen konnte, sie auf einen Stuhl niederzusetzen, trat Master Bardell in das Zimmer, gefolgt von Herrn Tubman, Herrn Winkle und Herrn Snodgrass. Herr Pickwick war wie vom Donner gerührt. Seine liebliche Bürde in den Armen haltend, stand er bestürzt und regungslos da und starrte seine Freunde an, ohne sie zu begrüßen, ja, ohne auch nur den geringsten Versuch zu machen, ihnen eine Erklärung darüber mitzuteilen. Seine Freunde machten große Augen und Master Bardell starrte alle zusammen an. Das Erstaunen der Pickwickier und die Verwirrung Herrn Pickwicks waren so überwältigend, dass wahrscheinlich sämtliche Personen bis zum Wiedererwachen der Lebensgeister unserer guten Frau Bardell in ihren Stellungen verharrt sein würden, wenn sich nicht die kindliche Zärtlichkeit des Sprösslings der Ohnmächtigen auf eine höchst rührende Weise Luft gemacht hätte. Er war anfangs in einem Corduroy-Anzug mit großen Metallknöpfen, erstaunt und ungewiss an der Türe stehen geblieben, aber allmählich kam er auf den Gedanken, dass Herr Pickwick seiner Mutter ein Leid angetan haben möchte. Er erhob daher ein jämmerliches Geschrei, stürzte auf den unsterblichen Mann los und begann, dessen Rücken und Beine mit Stößen und Kneifen so empfindlich zu bearbeiten, als es die Kraft seines kleinen Armes und das Ungestüm seiner Aufregung zuließ. »Wehren Sie doch dem kleinen Schlingel«, rief der beängstigte Herr Pickwick, »er ist ja ganz des Teufels.« »Was gibt es denn hier?« sagten die drei Pickwickier wie aus einem Munde. »Ich weiß es nicht«, versetzte Herr Pickwick verdrießlich. »Schaffen Sie uns nur den Knaben vom Halse.« Herr Winkle zog den schreienden und um sich schlagenden interessanten Knaben in den entferntesten Winkel des Zimmers und »helfen Sie mir, die Frau die Treppe hinunterführen.« »Ach, ich fühle mich wieder besser«, begann Frau Bardell mit schwacher Stimme. »Erlauben Sie mir, Sie hinunter zu begleiten«, sagte der stets galante Herr Tubman. »Ich nehme es mit Dank an, Sir, ich nehme es mit Dank an«, rief Frau Bardell in hysterischer Aufregung. Und so wurde sie denn von Herrn Tubman die Treppe hinuntergeführt, während ihr das zärtliche Söhnlein folgte. »Ich kann nicht begreifen«, sagte Herr Pickwick, als sein Freund zurückkehrte, »was dieser Frau eigentlich zugestoßen ist. Ich hatte ihr bloß meine Absicht angekündigt, einen männlichen Dienstboten anzunehmen, als sie in einen wahren Paroxysmus geriet und endlich in Ohnmacht fiel. Ein höchst merkwürdiger Kasus.« »Höchst merkwürdig«, riefen die drei Freunde aus. »Sie versetzte mich in der Tat in eine ganz kuriose Lage«, fuhr Herr Pickwick fort. »Ganz kurios«, wiederholten seine Gefährten ein wenig hustend und sich gegenseitig zweifelhafte Blicke zuwerfend, die Herrn Pickwick nicht entgingen. Sie hatten ihn offenbar im Verdacht. »Es wartet ein Mann auf dem Gange«, bemerkte Herr Tubman. »Ohne Zweifel der Bediente, dessen ich gedachte«, sagte Herr Pickwick. »Ich schickte diesen Morgen nach ihm. Haben Sie doch die Güte, ihn hereinzurufen, lieber Snodgrass.« Herr Snodgrass tat, wie ihm geheißen, und gleich darauf präsentierte sich Herr Samuel Weller. »Ich denke, ihr erinnert euch meiner«, redete ihn Herr Pickwick an. »Soll's meinen«, erwiderte Sam mit einem pfiffigen Blinzeln, »ein wunderlicher Auftritt, das dabei hat sie doch alle über den Löffel balbiert. Fort war er, ehe einer in seine Tabaksdose greifen kann, wie?« »Lassen wir das jetzt«, fiel Herr Pickwick hastig ein, »ich wollte von etwas anderem mit euch reden. Setzt euch.« »Danke, Sir«, sagte Sam und setzte sich, ohne sich weiter nötigen zu lassen, nachdem er seinen alten weißen Hut auf einen außen vor der Türe stehenden Tisch gelegt hatte. »Er sieht nicht zum Besten aus«, bemerkte er dabei, »sitzt aber erstaunlich gut und war ein sehr hübscher Deckel, ehe sich die Krempe lostrennte. Er ist aber so leichter, das ist ein Vorteil, und dann lässt jedes Loch Luft herein, das ist der zweite. Ein gesunder Abkühlungsapparat. Nach dieser Erörterung lächelte Herr Weller die versammelten Pickwickier freundlich an. »Recht schön«, sagte Herr Pickwick, »doch jetzt zur Sache, wegen welcher ich euch habe rufen lassen.« »Sehr wohl, Sir«, unterbrach ihn Sam, »nur heraus damit, wie der Vater zu dem Kinde sagte, als es einen Pfennig verschluckt hatte.« »Vor allen Dingen möchte ich wissen«, fuhr Herr Pickwick fort, »ob ihr aus irgendeinem Grunde mit eurer gegenwärtigen Lage unzufrieden seid.« »Bevor ich auf diese Frage antworte«, versetzte Sam, »möchte ich gern wissen, ob Sie mir etwa zu einem Besseren verhelfen würden.« Ein Strahl gütigen Wohlwollens glänzte auf Herrn Pickwicks Angesicht, als er sagte, »Ich habe halb und halb im Sinne, euch selbst in Dienst zu nehmen.« »Das wäre«, sagte Sam. Herr Pickwick nickte bejahend. »Lohn«, sagte Sam. »£12 jährlich«, erwiderte Herr Pickwick. »Kleidung? 2 Anzüge. Arbeit? Ihr wartet mir auf und begleitet mich und diese Herren hier auf Reisen.« »Nehmen Sie das Bedientengesuch runter«, sagte Sam mit Nachdruck. »Ich bin an einen einzelnen Herrn vermietet und über die Bedingungen einverstanden.« »Ihr nehmt also die Stelle an?«, fragte Herr Pickwick. »Gewiss«, erwiderte Sam. »Wenn mir die Livree nur halb so gut passt wie die Stelle, so wird's schon gehen.« »Ohne Zweifel werdet ihr ein Zeugnis beibringen können?«, fragte Herr Pickwick. »Wenden Sie sich deshalb an die Wirtin vom Weißen Hirsch«, versetzte Sam. »Könntet ihr noch heute Abend den Dienst antreten? Augenblicks stecke ich mich in Ihre Livree, wenn sie zur Hand ist«, entgegnete Sam äußerst heiter. »Sprecht heute Abend um 8 Uhr vor«, sagte Herr Pickwick, »und wenn meine Erkundigungen nach Wunsche ausfallen, so werde ich für eine Livree sogleich Sorge tragen. Mit Ausnahme eines einzigen liebenswürdigen Fehltritts, an welchem ein Hausmädchen gleichen Anteil hatte, war der Bericht über Herrn Wellers Aufführung so rein von jedem Makel, dass Herr Pickwick sich völlig beruhigt fühlte und noch an demselben Abend den Vertrag mit dem neuen Diener abschloss. Mit der Raschheit und Energie, welche nicht allein die öffentlichen, sondern auch die Privathandlungen dieses außerordentlichen Mannes charakterisierten, führte er denselben in eine der Niederlagen, wo alte und neue Mannskleider vorrätig sind und man der lästigen und unbequemen Formalität des Maßnehmens überhoben ist, und noch vor Einbruch der Nacht war Sam Weller mit einem grauen Rocke mit P.C.Knöpfen, einem schwarzen Hut mit einer Kokarde, einer fleischfarbigen, gestreiften Weste, lichten Beinkleidern und Gamaschen und mehreren anderen Erfordernissen, deren Aufzählung den Leser belästigen könnte, ausstaffiert. »Ich bin doch neugierig«, sagte das plötzlich metamorphosierte Individuum, als er am nächsten Morgen den Außensitz der Edens Villa Postkutsche eingenommen hatte, »ob ich einen Bedienten, einen Stallknecht, einen Hegereiter oder einen Portier vorstellen soll. Ich sehe wie eine Art Ragout von all diesen aus. Nun, was tut's? Komme ich doch auf diese Weise zu einer Luftveränderung, kriege viel zu sehen und habe wenig zu tun, was mir alles ganz prächtig zusagt. Ich bleibe daher dabei, die Pickwickier sollen leben.« Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. März 2025.